Gott tut ein tiefes Werk. Halleluja. Und dann lasst uns in dieser ersten Stunde, heute wird Christian die erste Stunde machen und über unsere Identität in Jesus sprechen. Und in der zweiten Stunde werden wir dann aus dieser Identität heraus die prophetischen Gaben aktivieren, okay? Halleluja. Also hört gut zu, was der Christian zu sagen hat. Und der Heilige Geist wird uns führen. Amen. Halleluja. Ich hätte jetzt können auch noch mal eine Stunde in der Gegenwart bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist. Aber wir können es ja weiter genießen. Genau. Gut, wir waren bei der Identität, wer wir in Jesus sind. Wenn ihr noch euch daran erinnert, an die letzte Stunde, wir hatten den guten Vergleich zwischen Maus und Bär und dass doch ein Bär, wenn er sich aufbäumt vor dir, einen gewissen Wow-Effekt hat. Und genauso hast du, wenn du das Bewusstsein hast, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist, wenn du auf die Straße gehst, auch diesen gewissen Wow-Effekt, weil ja, es gibt nichts Höheres als Jesus und Jesus lebt in dir. Und wenn Jesus letztendlich durch die Straßen geht, dann hat es einen gewissen Wow-Effekt. Und vor allem auch in der unsichtbaren Welt hat es einen ganz krassen Wow-Effekt, weil ja, die Dämonen zittern letztendlich, wenn Jesus kommt. Und wenn du dir dieses Bewusstsein hast, dann zittern auch die Dämonen, wenn du den Raum betrittst und müssen auch gehen. Weil ja, die Herrlichkeit Gottes ist einfach in dir. Wir haben es gerade eben auch in der Überleitung gehört. Die gleiche Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, hat Jesus gesagt, habe ich auch ihnen gegeben. Und diese Herrlichkeit ist in dir und ist in mir. Das heißt, Gottes Gegenwart ist in dir und ist in mir. Das ist unsere Identität. Und wichtig ist einfach für uns zu wissen, als Söhne der Herrlichkeit, von welchem Ort aus lebe ich? Lebe ich von der Erde aus, also aus dem Weltlichen heraus, oder lebe ich vom Himmel heraus, sozusagen ins Weltliche hinein. Also starte ich von Weltlichen und sehe mich, oh, wie komme ich irgendwie in den Himmel, wie kriege ich das, was im Himmel ist? Oder habe ich das Bewusstsein, ich bin ein Himmelsbürger und du startest schon deinen Tag als Himmelsbürger vom Himmel aus und bringst das, was im Himmel ist, auf die Erde. Das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Und du und ich dürfen dieses Bewusstsein haben, dass wir Himmelsbürger sind, dass wir den Himmel auf die Erde bringen dürfen und das in jeder Situation, wo wir uns auch befinden. Und letztendlich ist das Himmlische über dem Weltlichen. Gott ist über allem anderen. Gott, im Wort heißt es, Gott ist Geist. Und aus diesem Geist heraus ist letztendlich alles erschaffen worden. Alles, die ganze Materie, alles, was da ist, kommt aus dem Geist letztendlich. Also hat seinen Ursprung aus dem Geist, weil Gott ist Geist. Alles hat seinen Ursprung aus Gott. Und Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Also aus diesem Geistlichen ist das Weltliche letztendlich entstanden. Und das heißt, das Geistliche ist über dem Weltlichen. Das heißt, wenn du im Geistlichen lebst, hast du sozusagen das Weltliche schon eingeschlossen. Das heißt, du kannst im Weltlichen so hoch kommen, wie du möchtest. Es ist lang nicht so hoch wie das Niedrigste, was es im Geistlichen gibt. Also, versteht ihr? Das Geistliche hat das Weltliche eingeschlossen. Deswegen ist es so wichtig für uns, aus dem Geistlichen heraus zu agieren und nicht aus dem Weltlichen heraus zu agieren. Wir neigen ab und zu noch dazu, aus dem Weltlichen heraus Dinge zu tun letztendlich und nicht aus dem Geistlichen. Also statt, um es mal ganz platt zu sagen, statt zu jammern, geh ins Gebet. Danke Gott. Jammern ist weltlich. Ich kann mich nicht konzentrieren, Astrid. Ich muss gleich mitlachen. Wir brauchen eine kurze Lachpause. Ist das meins da? Entschuldigung. Gut, jetzt habe ich eh den Faden verloren. Aber egal. Doch, ich habe ihn wieder. Stopp. Wir waren da, dass das Geistliche über dem Weltlichen steht und wir nicht aus dem Weltlichen heraus agieren sollen, sondern aus dem Geistlichen heraus. Und Gott hat uns alles gegeben. Wir sind gesegnet mit jedem himmlischen Segen, den es überhaupt, mit jedem geistlichen Segen, den es überhaupt gibt. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen und nicht so wie die Welt. Das heißt, also anstatt jammern und motzen und keine Ahnung, was ist nur ein Beispiel, na, loben, danken, preisen. Ja, das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Identität. Und genau, wir sind geboren letztendlich aus Jesus. Er lebt in dir. Wir sind in ihm. Ja, du bist in einem ganz anderen Ort, in einem ganz anderen. Wie soll ich das sagen? Du bist versetzt letztendlich in ihm und in ihm hast du deine Identität und darin bist du wertvoll. Machen wir mal Beispiel hatte ich vor kurzem. Was kostet so eine Sprudelflasche hier? Das geht jetzt. Was kostet so eine Flasche hier? Ein Euro. Okay. Was kostet so eine Flasche Wasser am Flughafen? Was kostet sie im Flugzeug? 8 Euro? Vielleicht 4, 5 Euro, oder? Ja. Wenn du in der Wüste bist, na, und da triffst du jemanden, der schon 5 Tage nichts mehr zu trinken gehabt hat, kannst du das Ding vielleicht auch noch für 20 Euro loswerden. Ja? Oder noch mehr, je nachdem. Ja? Also der wird sich danach lechzen. Was will ich Ihnen sagen? Die Flasche ist immer die gleiche geblieben. Aber der Ort hat sich verändert. Je nachdem, wo die Flasche ist, umso wertvoller letztendlich wurde diese Flasche. Oder? Ja? Und letztendlich ist es so auch mit dir. Ich muss mir nur den Faden merken, dann kann ich lachen. Das ist gar nicht so einfach heute Abend. Du hättest nicht so viel Hände auflegen. Ich habe mir auch schon schwer. Aber es muss auch mal raus. Ne? Muss. Das. Ich habe einen Faden noch. Flasche. Also, genau, Flasche. Also egal, wo die... Nee, ne? Also die Flasche war an verschiedenen Orten, so haben wir es gehabt. Und je nachdem, wo sie war, hat sie einen anderen Wert gehabt. Ne? So waren wir, genau. Ja, jetzt weiß ich wieder. Und so ist es jetzt letztendlich auch bei dir. Ja, je nachdem, wo du dich befindest du dich im Weltlichen, ja, da werden dich Leute wahrscheinlich komisch angucken erkennen deinen wahren Wert gar nicht. Aber in Jesus bist du sowas von kostbar, ja, da ist noch nicht mal die Flasche in der Wüste bezahlbar, sondern du bist viel kostbarer wie die Flasche in der Wüste, der schon ewig lang nichts mehr getrunken hat. Du bist wirklich, wow. Ja, im Himmel, bei Jesus, in Jesus bist du wow, da ist deine wirkliche Identität, da bist du geliebt. Ja, ich habe immer noch den Eindruck, immer wieder, wenn ich hier auch stehe und predige und auch am Livestream, manche haben wirklich immer noch auch mit Ablehnung und so weiter, immer noch so zu kämpfen in ihrem Leben. Aber du musst wissen, auch wenn du in der Welt abgelehnt bist, Ja, du bist vielleicht wie die Flasche am falschen Ort dann in dem Moment. Ja, aber mach dir bewusst, wo wirklich dein Zuhause ist, wo dein Ort ist, wo du geliebt bist. Und das ist in Jesus, das ist im Himmel. Gott liebt dich so, so, so, so sehr. Ja, du bist nicht abgelehnt, du bist nicht 0815, sondern du bist kostbar und geliebt. Und das dürfen wir uns immer verinnerlichen. Also deine Identität letztendlich in Jesus, es ist nicht, was die Welt über dich sagt. Das ist nicht deine Identität. Und wenn die Welt zu dir sagt, du bist ein Versager, du hast zu nichts gebracht und was weiß ich was, dann heißt es nicht, dass es deine wahre Identität ist. Deine wahre Identität solltest du nicht in der Welt suchen, sondern deine wahre Identität solltest du in Jesus suchen, weil da ist es, weil da bist du zu Hause, weil da ist es, von dem, da ist deine Quelle letztendlich, da ist alles, was du brauchst, ja, und da ist deine Schönheit, weil Gott sieht dich, wow, sieht dich wirklich schön, von Kopf bis Fuß. Und wenn du aus diesem Ich habe mir vorher schon gedacht, wo er mir das zweite Mal die Hand aufgelegt hat, das wird doch nichts. Ja, muss mal raus, ne? Haben wir schon. Puh. Genau. Wir haben noch ein bisschen. Ich meine, alles, was ich heute nicht schaffe, mache ich halt beim nächsten Mal. Merkt ihr, es ist voll blöd, wenn du da vorne stehst und die Knie zittern. Gut. Wir hatten es da davon, dass wir von zu Hause aus agieren sollten. Also zu Hause ist dein Himmel. Das heißt, wir dürfen den Himmel auf die Erde bringen. Und das ist wie beim, ich fand das, den Vergleich da, wo ich mich da vorbereitet habe, den Vergleich eigentlich echt super. Vom verlorenen Sohn. Zu Hause, er hat alles gehabt, alles. Er war jemand, er war Sohn. Ja, da waren Sklaven, also Sklaven will ich jetzt nicht sagen, aber da waren Knechte, Mägde und alles, ja. Die haben gearbeitet und sie haben letztendlich diesen Sohn bedient. Der Sohn musste nur so machen letztendlich und die Mägde und so weiter sind gesprungen. Er hatte genug zu essen, er hatte letztendlich alles, was er gebraucht hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er gedacht hat, da gibt's noch was Besseres. Ne? Zu Hause, ja, das ist doch ein bisschen langweilig. Zu Hause, da ist ja alles Mögliche, ne? Aber nicht das, was ich brauche. Deswegen gehe ich mal raus und guck mal, was da so abgeht. Und da hat er dann letztendlich gemerkt, dass er niemand war. Er war auf einmal niemand mehr. Er war nicht mehr Sohn in Anführungszeichen, sondern er seine Identität letztendlich ist verloren gegangen, wo er draußen war. Und es ging ja dann so weit letztendlich, dass er sogar darum gebettelt hat, mehr oder weniger, dass er das Essen essen durfte von den Schweinen. Und das ist schon hart. Und er hat sich zurückgesehen. Er hat gesagt, wow, bei meinem Vater, da war es gut, da war es wirklich gut. Und er kam wieder zurück. Und so ist es bei uns letztendlich auch. Wir, wenn wir nicht aus dem Himmel agieren, wenn wir nicht aus diesem himmlischen Bereich agieren, sind wir in der geistlichen Welt niemand. Niemand. Wenn du denkst, du kannst besser wie Jesus, wenn du denkst, du stehst über ihn, du kannst es, na, du kannst alles machen, dann bist du in der geistlichen Welt niemand. Du verlierst deine Identität, weil du letztendlich dein Zuhause letztendlich verlassen hast. Du bist an einen ganz anderen Punkt gegangen, du bist ins Weltliche runtergegangen und dort kannst du aus dir selber, dort bist du einfach aus dir selber niemand. Aber wenn du aus dem Geistlichen heraus agierst, dann bist du ein Sohn, dann bist du eine Tochter und die Dämonen um dich herum, die zittern, weil da kommt keiner und kann keiner was tun, weil da steht der Himmel hinter dir. Und deswegen ist es so wichtig, wie gesagt, seine Identität zu kennen, in seiner Identität auch zu leben, in seiner Identität zu agieren, weil da wirklich eine Durchschlagskraft letztendlich ist. Ja? Also wenn du eine Durchschlagskraft in deinem Leben brauchst, dann such nicht noch den dritten, vierten oder fünften Job, oder irgendwas, sondern fang an, aus dem Geistlichen heraus zu agieren, fang an, heraus aus dem Geistlichen zu sprechen, fang an zu proklamieren, fang an, das Wort Gottes zu leben und es in die Tat umzusetzen, in dem Bewusstsein, wer du wirklich bist. Und ich sag dir, es hat Durchschlagskraft. Ja. In Johannes 8, 31, 32 steht, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch immer frei oder wird euch frei machen. Da sprach Jesus den Juden, wenn ihr in meinen Worten bleibt, also hier nochmal einfach der biblische Kontext auch nochmal dazu, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in Jesus bleibt, wenn wir in Jesus bleiben, in seinem Wort, in diesem Himmlischen, dann werden wir seine Jünger sein. Dann können wir auch Frucht bringen. Dann können wir das auch weitergeben letztendlich, was wir im Himmel auch haben. Weil sonst greifst du immer und denkst, der Himmel ist eine Million Kilometer entfernt, keine Ahnung wie weit, der ist so weit weg, was soll das für mich? Ja, was bringt das für mich? Wenn du aber in der geistlichen Welt lebst, aufstehst, dir das bewusst machst, dann hast du alles neben dir und du kannst es nach unten bringen, indem du sprichst, indem du über das Wort meditierst, indem du es einfach immer wieder aussprichst, indem du betest, indem du vielleicht auch Fürbitte machst oder was auch immer. Du bewegst mit Gebet den Arm Gottes und es wird in die Existenz kommen, weil du es einfach vom Himmel runter auf die Erde bringst. Und das ist letztendlich, was dann auch die Verheißung letztendlich ist. Und wir werden die Wahrheit erkennen, umso mehr wir da drin leben, umso mehr wir diese Perspektive haben, umso mehr wird er uns auch tiefer reinführen, wie heute in seine Liebe hinein. Wenn du dich nicht damit beschäftigst, wenn du nicht mit ihm gehst, sondern am Weltlichen lebst, ja, dann wirst du nicht weiter in den Himmel reinkommen. Sondern umso mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr du in dieser Wahrheit gehst, desto mehr wirst du diese Wahrheit erleben, desto mehr wird sie für dich wie was Alltägliches, wie was Normales. Und umso mehr du reingehst, desto tiefer gehst du einfach hinein und desto mehr Zeichen und Wunder wirst du auch erleben und desto mehr wird sich auch die Bibel und alles für dich aufschlüsseln. Aber du musst halt reingehen. Du musst reingehen. Ja, das nimmt keiner dir ab, sondern du bist derjenige, wo sagt, okay, da will ich rein, da will ich weitergehen, da will ich tiefer reingehen. Das ist die Wahrheit. Und die ganz große Verheißung ist, sie wird dich frei machen. Sie wird dich frei machen. Frei machen von jedem Druck. Ich habe es am Dienstag, hatte ich es, glaube ich, im Glory-Haus, der Heilige Geist hat mir das so gezeigt. Ja, wenn du gerade so eine krasse Situation vielleicht erlebst, ja, hat mir der Heilige Geist gezeigt, ja, in 1000 Jahren in der Ewigkeit wirst du drüber lachen, was in 50 Jahren mal auf der Welt war. Ja, das ist dann wie, haha, hast du auch mal gewusst, und da habe ich mir voll den Ding drum gemacht, aber hätte ich mal den Blick gehabt, den himmlischen Blick, den Ewigkeitsblick, dann ist es einfach Kinderfasching, ja, was du da gerade gemacht hast, weil was soll das Ganze? Du bist ja im Himmel für die Ewigkeit, da ist das, was du vielleicht gerade jetzt hier durchmachst, wirklich Kinkerlitzchen, ja, da ist es nichts. Und das hat mir so der Heilige Geist gesagt, ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, hat er ja recht. Wenn du das große Ganze siehst, wir verstricken uns oft in so einem ganz kleinen Punkt. Aber wenn wir das mal aus Sicht Gottes sehen, aus Sicht des Universums sehen, dann ist, ja, das Universum ist Millionen von Jahren alt. Es gab schon viele Menschen vor uns und es kommen wahrscheinlich auch noch viele Menschen nach uns, je nachdem, wann Jesus wiederkommt. Aber dann ist die Situation, wo wir uns gerade befinden, die für uns die allerschlimmste ist, ein ganz, ganz kleiner Punkt, wenn man das Ganze alles sieht. Na, das ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Staubkörnchen. Aber wir schaffen es, aus diesem Staubkörnchen das Größte zu machen, was es überhaupt auf der Welt gibt und denken, die Welt geht da dabei unter. Ich kann euch beruhigen, die Welt geht nicht unter, bloß weil wir mal was tun oder nicht tun, sondern es geht weiter. Und wenn wir den großen Blick haben, wird es für uns persönlich auch leichter. Es fällt wirklich Druck ab, es fällt Last ab. Und wie es da drin steht, die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit zu wissen, wer wir in Jesus sind, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns liebt. Ja, diese Liebe, mit der können wir gar nicht begegnen, wie sehr er uns eigentlich liebt. Das ist gar nicht in Worte zu fassen. Und deswegen dürfen wir einfach diesen höheren Blick einfach mal nehmen, unsere Identität in Jesus, und dann wird es einfach leichter, wenn wir da drin gehen, in diesem Himmlischen. Genau, der Punkt letztendlich ist, der Teufel will es uns immer wieder an den kleinen Punkt kommen, wo wir uns aufhalten, wo wir das Kleine ganz, ganz groß machen, wo wir einfach denken, wir kommen nicht mehr weiter, jetzt ist es zu Ende, da ist eine große Mauer, da ist ein großer Berg, mein Leben ist zu Ende, mein Leben hat keinen Sinn mehr oder alle sind gegen mich oder was auch immer. Daran will er uns festhalten, dass wir genau an diesem Punkt, der eigentlich ein Müh ist, dass wir dort stehen bleiben. Weil wenn wir dort stehen bleiben und nicht das Große sehen, dann wird sich der Mühpunkt auch nicht verändern. Dann bleibt der Mühpunkt da, wo er ist, und du mit ihm, weil du da drin gefangen wirst letztendlich, weil deine Gedanken sich darum kreisen, weil sich dein Leben darum kreist, weil einfach alles sich darum dreht. Deswegen ist es so wichtig, immer die Ebene nach oben zu gehen. Ja? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, wenn so ein Mühpunkt kommt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem, was Jesus eigentlich möchte. Und der Mühpunkt wird von alleine verschwinden, weil Jesus den einfach wegmachen wird. Und wir brauchen aber die höhere Sphäre, na, dieses Bewusstsein, dass wir das auch haben, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Und dann wirst du merken, dass es einfach klappt. Der Teufel hat es bei Adam und Eva versucht schon, ja, wo er sie aus dem Paradies gejagt hat. Das ist wie beim verlorenen Sohn, da er gedacht hat, es gibt nochmal was Besseres. So gibt es auch bei uns Situationen, wo wir denken, meint Gott wirklich vielleicht gut mit mir? Wie ist mit dieser Situation da? Was soll ich denn jetzt machen? Warum greift Gott nicht ein? Muss ich was anders machen? Muss ich noch harter arbeiten? Muss ich noch mal eins aufs Werk von Jesus draufsetzen und so weiter? Das sind aber letztendlich alles Lügen. Es ist letztendlich immer die gleiche Lüge, wo der Teufel es in Frage stellt. Greift Gott wirklich ein? Meint er es wirklich gut mit mir? Hat er wirklich den besten Plan für mein Leben? Wird das auch in Ordnung bringen? Und so weiter und so fort. Das ist immer das Gleiche, dieser Zweifel an Gott. Und der muss raus bei uns. Gott meint es einfach gut mit dir. Gott meint es gut mit seinen Söhnen. Gott meint es gut mit seinen Töchtern. Ja? Und da drin dürfen wir einfach immer weiter reinwachsen. Und einfach auch sagen, Teufel, nein, er meint es gut. Er meint es gut. Und da dürfen wir auch immer wieder reingehen, ja, letztendlich in den Ort, wo wirklich die Macht und die Autorität ist. Und sie ist letztendlich im Himmel. Sie ist in Jesus und sie ist auch in dir. Und du solltest synchron sein letztendlich mit dem Himmel, um in dieser Macht und in diesem Ort auch unterwegs zu sein. Ja, letztendlich ist es ja auch ein Ort, der Himmel ist ja auch ein Ort. Wenn du dich da geistlich befindest, dann bist du am Ort der Macht, am Ort der Autorität. Und von dort aus agieren wir und von dort aus regieren wir letztendlich mit ihm. Klar, also Jesus gibt na klar vor und wir nicht. Aber was Jesus uns zeigt, von dort aus haben wir letztendlich die Autorität in allem. Und daraus sollen und dürfen wir auch wirken. Das möchte Gott von uns. Er hat uns letztendlich die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und über alle Macht des Feindes. In seinem Namen ist alles, was wir wirklich brauchen. Da gibt es keine dämonische Kraft oder irgendwas, was höher ist, sondern ja, du bist über allem. In Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Also es gibt verschiedene Mächte im Bösen auch, letztendlich auch, es gibt die Kleinen, die Mittleren, die Großen wahrscheinlich, ne, und dann gibt es noch den Teufel höchstpersönlich. Und da dazwischen gibt es wahrscheinlich auch noch eine Rangordnung. Aber egal, auf welche Rangordnung du triffst, sie ist unter deinen Füßen, in Jesus. In Jesus, weil es Jesus für dich vollbracht hat. Und das ist unsere Identität. Das muss uns sowas von bewusst sein. Weil der Teufel versucht es immer wieder, ja. Er versucht es auf allen Weisen. Aber du bist im Machtzentrum. Du bist ganz oben. Es geht nicht mehr höher und es gibt nichts Höheres mehr. Alles ist zu deinen Füßen in Jesus, weil er ist das Haupt und wir sind der Leib in ihm. Halleluja. Da gibt es nichts mehr. Ja? Und das ist einfach wow. Genau. Wir haben noch in 2. Korinther 3, Vers 5, nach der Amplified nochmal, das habe ich auch schon mal vorgelesen, aber ich finde es einfach so genial. Nicht, dass wir tüchtig sind, also qualifiziert und ausreichend befähigt von uns selbst aus, sodass wir uns etwas einbilden dürften oder etwas beanspruchen oder behaupten könnten, es käme von uns, sondern unsere Kraft und Fähigkeiten kommen von Gott. Sie kommen von Gott. Alles, was du brauchst, alles, was du jemals in irgendeiner Situation brauchst, es kommt von Gott. Die Befähigung kommt in dem Moment, wo du sie brauchst. Und auch das ist ein Punkt in der Identität, worauf wir uns verlassen dürfen und auch sollten. Dass Gott uns niemals mehr zumutet, als dass wir ertragen können. Dass Gott uns, wenn wir in neue Situationen reinkommen, uns auch die Fähigkeit da dazu gibt, die Befähigung da dazu gibt. Und sie kommt einfach nicht aus uns selber heraus. Wir machen uns so oft den Kopf, wie soll ich das machen, wie soll ich das hinkriegen, wie geht es, das habe ich noch nie gemacht, das kriege ich nicht hin, alle anderen können es besser als ich und so weiter und so fort. Aufhören da damit. Wir leben vom Himmel in die Welt hinein. Wir bringen den Himmel in die Welt hinein und alles, was dir in der Welt begegnet, holst du dir vom Himmel diese Befähigung und alles Mögliche, was du brauchst. Es gibt dir einfach Gott zur richtigen Zeit. Ja. Du musst eigentlich nichts weiter zu tun, als in Jesus zu sein, auf Jesus zu hören. Da haben wir wieder die Challenge, 21-Tage-Challenge, die jetzt ausgeweitet ist auf den ganzen Tag, jeden Tag, ja, auf 365 Tage im Jahr. Du holst dir es, indem du einfach in die Ruhe reingehst. Du Jesus fragst, was ist denn heute dran? Heiliger Geist, wirke du durch mich, leite du mich heute, ja, zeig mir, was dran ist. Und er führt dich. Und egal in welche Situationen du auch kommst, du kannst gewiss sein, du hast die Befähigung, diese Situation zu meistern, weil Jesus in dir lebt. Und das ist unsere Einstellung. Deswegen heißt es auch in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Jesus. Alles. Du kriegst alles hin. Alles. Durch Jesus in dir. Er, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Er macht's. Er tut's. Und dann sind wir wieder ganz am Anfang, wo wir waren. Ja, die Wahrheit wird uns frei machen. Umso mehr du da drin lebst, umso mehr du dieses Bewusstsein hast, umso mehr du auf Jesus ablädst von deinem selber, desto leichter wird's für dich und desto freier wirst du und desto mehr kannst du durchatmen im Alltag. Und desto mehr, wenn auf dich einprasselt, desto leichter wird's. Und ich sage jetzt nicht, dass ich perfekt da drin bin, Aber ich will euch einfach ermutigen, weil ich habe es einfach wieder neu für mich genommen, in diese Freiheit, in diese Wahrheit reinzugehen, in diese Identität reinzugehen, weil ich habe gemerkt, es ist so wichtig, im Alltag auch zu wissen, wer du bist, weil es kommt so viel von links und rechts auf dich eingeströmt. Alles Mögliche will da auf dich einströmen, ne? Sei es bis hin zum Geist dieser Welt, der auf dich einströmen möchte, der dich runterziehen möchte. Aber umso wichtiger ist es, jeden Tag sich bewusst zu machen, nein, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich habe eine ganz andere Identität. Meine Identität ist Jesus. Das ist meine Identität. Meine Identität ist das, was im Wort Gottes steht. Das ist die Wahrheit für mich. Und das ziehe ich mir an. Das stülpe ich mir über. Das ist in mir. Und das kommt auch wieder raus aus mir. Ja? Und das ist das Leben als Sohn. Das ist das Leben als Tochter. Gott will nicht, dass du ein schweres Leben hast. Gott weiß ganz genau, dass es Herausforderungen gibt. Gott weiß ganz genau, dass es vielleicht mal ausschaut, als ob eine Mauer vor dir ist. Das ist alles kein, ja, das gibt es in unserem Leben. Aber wenn wir uns bewusst sind, wenn wir mit Jesus vorwärts gehen, reißen wir jede Mauer ein, jeder Berg verschwindet, alles geht, alles muss gehen und das nicht mit einer Schwere. Und das habe ich wirklich so, da bin ich immer noch dran, bin ich ganz ehrlich, aber ich gehe immer weiter rein, dass es immer leichter wird. Umso mehr Herausforderungen auf mich einprasseln, dass es immer leichter wird. Ja, und das ist eigentlich paradox und trotzdem, in Jesus geht es. Indem wir abgeben, geht es. Und da kann noch so viel ein Tag auf dich einprasseln, durch Jesus geht es. Und da möchte ich einfach euch heute Abend ermutigen. Bleibt wirklich da drin, bleibt in ihm, bleibt in dieser Identität, die eure wahre Identität ist. Geht nicht gegen eure eigene Natur, sondern fördert eure eigene Natur, indem ihr euch verbindet mit dem Wort Gottes, indem ihr euch verbindet mit dem Heiligen Geist, ihn die Führung überlässt und dann wirklich als Wow-Effekt in die Welt hinausgeht und einfach seine Herrlichkeit da reinbringt. Halleluja. Und da möchte ich einfach zum Schluss jetzt noch mit uns und für uns beten. Ihr dürft einfach auch mit aufstehen. Halleluja. Karabashandra basikara babashia drababashandra rarabachandra. Levia sandra bashikoro bochodia sandra bashandra bashikara. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir wirklich für die Identität in dir. Ich danke dir für dieses Geschenk. Du in uns und wir in dir. Halleluja, Herr. Und ich habe das einfach so heute auf dem Herzen, im Geist, Herr, dass da wirklich eine neue Tiefe jetzt wirklich, dass wir eine neue Tiefe reingehen dürfen. Und ich aktiviere das jetzt auch in Jesu Namen, dass diese Identität in Jesus, ja, dass da eine neue Tiefe da ist, eine neue Offenbarung da ist für jeden Einzelnen, Herr, dass du ihn noch weiter reinziehst, egal wo wir heute stehen, der eine vielleicht ein bisschen weiter vorne, der andere weiter hinten, egal, du ziehst uns noch tiefer hinein. Ich danke dir, Herr, dass du uns führst und leitest, Herr. Ich danke dir, dass wir ein Wow-Effekt hier auf dieser Welt sein dürfen, weil deine Herrlichkeit so sehr durch uns durchfließt, Herr, dass die Menschen sich wirklich umdrehen und sagen, wow, was geht da für eine Kraft, was geht da für eine Liebe aus, was geht da für ein Licht aus letztendlich, das will ich auch haben. Ich danke dir, dass deine Herrlichkeit so richtig, ja, durch uns durchfließt, Herr, weil wir verbunden sind, wir sind im Himmel und dieses Himmlische, diese Herrlichkeit fließt durch uns hier durch uns hier auf dieser Erde und berührt und toucht unsere Arbeitskollegen und Kolleginnen, ja, unser Umfeld beim Einkaufen, egal wo wir sind, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es so richtig durchfließt, Herr, und so einen richtigen Wow-Effekt gibt, Herr, wo sich Menschen wirklich bekehren, Herr, wo Menschen wirklich unter der Kraft auch auf die Knie gehen und sagen, Herr, das will ich brauche dich, Herr Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen.